Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Jena, 20. November 97. Diesen Mittag überraschte mich Goethe, der mit Mayern aus der Schweiz wieder zurück ist. Von Gesslern sagte mir Mayer, er habe für ganz gewiss von seinen römischen Bekannten erfahren, Gessler habe ein Engagement mit einem hübschen römischen Mädchen von gemeiner Herkunft und nicht der besten Konduit und soll sie wirklich geheiratet haben. Er erzählte mir so viel Partikularitäten davon, dass ich kaum daran zweifeln kann. Den Eltern und einer Schwester von ihr, mit der er auch anfangs gelebt, bezahle er eine Pension. Das Mädchen soll aus der Connaissance der jungen Künstler sein und, ich glaube, auch zum Modell gedient haben. Suche nun dieser Nachricht auf die Spur zu kommen. Gessler dauerte mich sehr, denn das Mädchen soll auch erschrecklich stehlen und gar liederlich sein. Gessler wäre fürchterlich düpiert. Humboldt hat mir vor etwa 3 Wochen aus München geschrieben, dass er direkt nach Basel gehe und dort seinen weiteren Entschluss, die Pariser Reise betreffend, fassen würde. Goethe hat seine Reise recht gut zugeschlagen, so auch Mayern, der viel gesunder zurückgekommen ist. Ich habe in diesem Monat durch Nichtschlafen wieder viele Zeit verloren, welches mir doppelt leid war, weil ich mit dem Wallenstein recht im Trab war. Es ist nun entschieden, dass ich ihn in Jamben mache. Ich begreife kaum, wie ich es je anders habe wollen können. Es ist unmöglich, ein Gedicht in Prosa zu schreiben. Alles, was ich schon gemacht, muss anders werden und ist es zum Teil schon. Es hat in der neuen Gestalt ein ganz anderes Ansehen und ist jetzt erst eine Tragödie zu nennen. Lebe wohl für heute und schicke bald deinen kritischen Brief über den Almanach. Dein S.